WDR 3 Kulturfeature. Julian Barnes hat mit seinen Romanen ein großes Publikum begeistert. Jetzt erscheint zu seinem 80. Geburtstag ein neues Buch. Es soll sein letztes sein, wie der Autor ankündigt. Anlass für Thomas David, sich an seine Gespräche mit dem großen englischen Schriftsteller zu erinnern. So, is life beautiful but sad? Or sad but beautiful, the Mozart dilemma. Well, it depends which side of the bed I get out of in the morning. And sometimes I look up and I think life is beautiful but sad. Other days, sometimes life is sad but sad. A very occasion, if you're lucky, it's beautiful but beautiful. Ist das Leben also schön, aber traurig? Oder traurig, aber schön? Das ist das sogenannte Mozart-Dilemma. Soweit es mich betrifft, hängt die Antwort ganz davon ab, auf welcher Seite des Betts ich morgens aufstehe. Manchmal blicke ich auf und denke, das Leben ist schön, aber traurig. An anderen Tagen ist es traurig, aber traurig. Und ganz selten, wenn man Glück hat, ist das Leben schön, aber schön. And of course it's also necessary. It's necessary and unavoidable. Und natürlich ist es notwendig. Notwendig und unvermeidbar. Which shall we stop here? Yeah, we'll stop there. Yes. Von der Poesie des Abschieds. Gespräche mit Julian Barnes. Ein Feature von Thomas David. Big questions over life. And he doesn't ask small questions. That's what I like about talking to him. He doesn't ask small questions. Als ich mich im März 2023 von Julian Barnes verabschiedete, wusste ich nicht, dass er längst an seinem letzten Buch arbeitete. But would you sign these books before? Of course, yes. Thomas, you are going back to Hamburg now, directly, or? At 6 o'clock. Ah, okay. Barnes und ich hatten uns in einem kleinen Konferenzsaal seines deutschen Verlags zum Interview über seinen Roman Elizabeth Finch getroffen. Für die Pressefrau gehörte der im Januar 1946 im englischen Leicester geborene Barnes zur literarischen Royalty des Verlags, weshalb sie sich gegen Ende des Gesprächs zu uns setzte und penibel auf die Einhaltung der für die Publicity vorgesehenen Zeit achtete. Do you have time for a brief conversation? I'm sorry. I have a meeting at 3:30. Yes. Julian Barnes signierte noch die Bücher, die ich zum Interview mitgebracht hatte, während ich die Stille mit Smalltalk füllte. Ich wusste nichts von der Krebserkrankung, unter der Barnes seit ein paar Jahren litt. Ich fragte, arbeiten Sie bereits an einem neuen Buch? No, I'm resting. Nein, ich ruhe mich aus. Barnes trug ein klassisches Tweedsakko. Er sprach in dem gewohnten, freundlich-ironischen Ton. Yes. Yes. Aus meinen Tagebuchnotizen geht hervor, dass er mir seit unserer etwa 6 Jahre zurückliegenden Begegnung bei ihm zu Hause in London unverändert schien. Im März 2023 war Julian Barnes 77 Jahre alt und schrieb bereits seit längerem an Abschiede, seiner sehr persönlichen Meditation über das rätselhafte Wesen der Erinnerung und die Flüchtigkeit der menschlichen Existenz. Ich lag mit halb heruntergelassener Hose auf dem Bauch, während die Assistenzärztin alles für eine Knochenmarkbiopsie vorbereitete. Es gab mehrere Piekse für die örtliche Betäubung, dann etwas, was sich eher wie ein anhaltender fester Druck anfühlte, als wie ein Bohren in meinem sogenannten Beckenkamm. Wir plauderten miteinander, weil ich mir von Ärzten gern genau sagen lasse, was sie tun. Nach einer Weile fragte ich, ich nehme an, das ist nicht heilbar. Nein, antwortete sie ohne Umschweife, heilbar ist es nicht, aber beherrschbar. Mit seinem neuen Buch nimmt Julian Barnes Abschied vom Schreiben und schließlich auch von seinen Lesern. Weshalb ich seit ein paar Tagen mit einer gewissen Befangenheit darin lese und an meine Begegnungen mit dem Schriftsteller zurückdenke. Unheilbar, aber beherrschbar. Das klingt doch wie das Leben selbst. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Vor mir auf dem Schreibtisch liegt die deutsche Ausgabe von Abschiede, aus der gerade zitiert wurde. Daneben mein Notizheft und einige von Barnes früheren Büchern. Auf meinem Rechner läuft Ligetis Lux Aeterna. Eine, wie ich finde, stimmungsvolle Untermalung des im Zitat beschriebenen kritischen Moments. Ich blende sie jetzt aus, um in die Aufnahme eines der Interviews hineinzuhören, die ich zwischen 2007 und 2023 mit Barnes geführt habe. Is writing all about keeping our death at bay or fearing death? I don't know. I think it's part of me. Yes. Ob es beim Schreiben darum geht, den Tod oder die Angst vor dem Tod in Schach zu halten? Ich denke, in meinem Fall ist da etwas dran. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung im Januar 2007. Wenige Tage nach seinem 61. Geburtstag saß Barnes im ersten Stock seines Londoner Hauses am Fenster und sprach über die Arbeit an seinem für den Booker Prize nominierten Roman Arthur and George, dessen deutschsprachige Veröffentlichung damals bevorstand. Though, of course, you know objectively that it isn't going to make the slightest difference. Aber du weißt natürlich, dass du innerhalb von x Jahren sterben wirst. Egal, ob du Bücher schreibst oder nicht. Within x years anyway, whether you write books or not. And the notion that you're making yourself in any way immortal. Und die Vorstellung, dass man sich durch das Schreiben von Büchern in irgendeiner Weise unsterblich macht, ist ebenfalls eine Illusion. Most art that is made is completely forgotten. If not within the lifetime of the artist, but within one or two generations. Ich erinnere mich an die deckenhohen Bücherregale, an die Karikaturen von Graham Greene, Philip Larkin und Philip Roth, die an einer der Wände hingen. Den Brief von Gustave Flaubert. Auf dem grünen Kammgarn des Billardtisches, an dem sich Barnes in Zeiten der Freundschaft mit Martin Amis duelliert hatte, stapelten sich Bücher und Papiere. An der Garderobe am Fuß der Treppe waren mir Jacken und Mäntel von Barnes und seiner Frau aufgefallen, der Literaturagentin Pat Kavanagh, mit der Barnes seit 1979 verheiratet war. Artforms change, humanity evolves, artforms die. But I think that there is at some level. Ich würde sicherlich keine Psychoanalyse machen, um herauszufinden, weshalb in meinem Fall eine Verbindung zwischen dem Dasein als Schriftsteller und der Angst vor dem Tod besteht. Aber ich schreibe darüber, werde weiterhin darüber schreiben und mich vielleicht sogar aus dieser Angst hinausschreiben. I write about it and I will write more about it. And I perhaps write out of it as well, yes. Of course, this prompts my favorite question from this Vanity Fair Proust questionnaire. Yes. If you were to die and come back as a person or thing, what do you think it would be? Well, John Betjeman, the English poet, would have wanted to come back as a bicycle seat. Because he once wrote a poem which goes, I sometimes think that I would like to be the saddle of a bike. Barnes erzählte von seinem Studium der Philosophie, der französischen und russischen Sprache in Cambridge. Er erzählte von seiner Arbeit als Lexikograf für das Oxford English Dictionary, wo er für die Abteilungen Sport und Obszönitäten zuständig gewesen war. Von seinem Jurastudium Anfang der 1970er Jahre und den anschließenden Jahren als Journalist. At the start of writing fiction, I had a vague plan that I would write, my first novel would be written in the first person, my second novel would be written in the third person. Als ich dann mit dem Schreiben von Belletristik anfing, hatte ich den vagen Plan, dass mein erster Roman in der ersten Person geschrieben sein sollte, mein zweiter in der dritten Person und mein dritter Roman aus Perspektive einer Frau. Aber das wurde dann mein vierter Roman, weil Flauberts Papagei dazwischen kam. So I sort of thought I write slightly differently each book, but that was a process of learning how to write. Bereits für seinen 1980 veröffentlichten Debütroman Metroland, in dem er die Education Sentimentale des in einem Londoner Vorort aufgewachsenen Protagonisten beschreibt, der sich im Alter von 30 Jahren abermals mit seinen jugendlichen Idealen konfrontiert sieht, wurde er mit dem renommierten Somerset Maugham Award ausgezeichnet. I've just never wanted to do the same again. Und dann wollte ich mich einfach nie wiederholen. Bis heute habe ich immer versucht, etwas anderes zu machen und auch in technischer Hinsicht Neues auszuprobieren. Mit seinen in den 80er Jahren erschienenen Büchern Flauberts Papagei und Eine Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln etablierte sich Barnes als einer der wichtigsten Vertreter jener britischen Schriftstellergeneration, zu deren prominentesten Stimmen auch Martin Amis, Ian McEwan und Salman Rushdie gehörten. I'm very interested in form, as I think more novelists ought to be. I don't think enough of them are interested in form. Ich interessiere mich sehr für Form und finde, mehr Romanautoren sollten das tun. Meiner Meinung nach ist dieses Interesse unter ihnen nicht weit verbreitet. In beiden Büchern unterläuft Barnes den Mainstream der britischen Gegenwartsliteratur mit Erzählungen, die alle gattungsspezifische Konventionen erodieren, romanhafte und essayistische Elemente miteinander verbinden, Fiktion und Geschichtsschreibung, die biografische Recherche, die Literatur- oder kunstkritische Analyse. And so apart from writing a sequel to one of my novels, I think I haven't particularly repeated myself, but that's how it feels to me. Abgesehen davon, dass ich zu einem meiner Romane eine Fortsetzung geschrieben habe, habe ich mich also nicht besonders wiederholt. So empfinde ich es zumindest. In Flauberts Papagei erzählt Barnes von einem verwitweten englischen Arzt, der sich in Frankreich auf die Spuren Gustave Flauberts begibt und erlebt, wie jede vermeintliche Gewissheit über das Leben des 1880 verstorbenen Schriftstellers vor den Augen der Nachwelt wie ein alter Camembert zerfließt. Die Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln erweist sich als eine fragmentarische, im wechselvollen Gezeitenstrom der Jahrtausende dahindümpelnde Version der biblischen Legende von Noahs Arche, die sich in Barnes geistreicher und mitunter blasphemischer Darstellung im Nebel der abstrusesten Interpretationen verliert. And you know, if my work were being examined in 100 years time, I'm sure that the Wenn meine Arbeit in 100 Jahren unter die Lupe genommen werden sollte, nehme ich allerdings an, dass die Bücher einander deutlich mehr ähneln werden, als sie es jetzt tun. Uns fehlt es derzeit noch an der Perspektive. My great hero Flaubert, he never wrote the same book twice. Not really. And he was very various. Ich lasse die alte Aufnahme weiterlaufen, während ich die auf meinem Schreibtisch liegenden Bücher betrachte. Barnes ist nicht nur in Flauberts Papagei der Rätselhaftigkeit einer von Erinnerung und Fiktion verstellten historischen Wahrheit nachgegangen. Auch in Arthur and George, in dem er von der Freundschaft des schottischen Schriftstellers Arthur Conan Doyle mit dem indischstämmigen Anwalt George Adelchie erzählt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Opfer eines spektakulären Justizirrtums wurde, geht es um die letztendliche Unergründlichkeit der Vergangenheit. There's a quotation from A History of the World in 10,5 chapters. It was all about her mind being afraid of its own death when her skin got bad and her hair started falling out. Es geht um die Trugschlüsse der Erinnerung, die unermüdliche Schöpfungskraft des menschlichen Gedächtnisses, die bereits eine der Figuren in Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln über die Todesangst im Angesicht einer drohenden Apokalypse hinwegtäuscht. Could also apply this, of course, to Arthur and George, to take some facts and spin a new story around them. Also, der Fachausdruck heißt Konfabulation. Man erfindet eine Geschichte, mit der man die Tatsachen kaschiert, die man nicht kennt oder die man nicht akzeptieren kann. Man behält ein paar wahre Tatsachen bei und spinnt eine neue Geschichte drumherum. It's a medical term, yes. It's actually there's a lot, funnily enough, there's you'll have to come back and interview me about my next book because there's a lot about fabulation and death in the next book. Sie müssen wiederkommen und mich zu meinem nächsten Buch interviewen, weil es darin viel um Konfabulation und Tod geht. But the brain as I understand it, is a sense-making organ. So it insists on making sense of things to its own satisfaction. Ich erinnere mich an Barnes' amüsiertes Lächeln, an die unbekümmerte Leichtigkeit, mit der er sprach. Ich erinnere mich, dass ich unten im Haus Schritte zu hören glaubte und mich fragte, ob auch Barnes' Frau zu Hause war. It's not just that they think something is true, which isn't true. It's that they managed to make it all cohere and make sense to them. Ich konnte nicht wissen, dass er im Januar 2007 nebenan in seinem Arbeitszimmer noch an Nichts, was man fürchten müsste, schrieb. Barnes in Form eines Memoirs verfasste Auseinandersetzungen mit seiner Todesfurcht. Er hatte damals noch nie einen Menschen sterben sehen. I don't think we as a nation and probably we as a post-religious European society are very good at death anymore. We don't have the rituals for it anymore. We're not good at talking about it anymore. We don't know what to believe. We push away our fear. And one way of pushing away fear is to joke about it. Ich glaube nicht, dass wir noch gut mit dem Tod umgehen können. Als Nation und wahrscheinlich auch als postreligiöse europäische Gesellschaft. Uns fehlen inzwischen die Rituale dafür. Wir können nicht mehr gut darüber reden. Wir wissen nicht mehr, was wir glauben sollen. Wir verdrängen unsere Angst. Und eine Möglichkeit, unsere Angst zu verdrängen, besteht darin, über sie zu scherzen. Als wir uns an einem Nachmittag im Oktober 2012 in Zürich wiedersahen, war Julian Barnes bereits seit 4 Jahren verwitwet. And you know, I take it seriously and always have, but I don't talk about it seriously always. Ich nehme diese Angst ernst und habe das immer getan. Aber ich spreche nicht immer ernsthaft über sie. Ich denke ernsthaft über sie nach, wenn ich allein bin und glaube, dass es eine Reihe unterschiedlicher Einstellungen zum Tod gibt, die man als Schriftsteller in der Fiktion zum Ausdruck bringen kann. Der Essay »Nichts, was man fürchten müsste« war im März 2008 erschienen. Etwa ein halbes Jahr, bevor bei Barnes Frau ein Gehirntumor diagnostiziert wurde, an dem sie 37 Tage später starb. Seitdem hatte Barnes mit seinem 2011 erschienenen Roman »Vom Ende einer Geschichte« den Booker Prize gewonnen und den Erzählungsband »Unbefugtes Betreten« veröffentlicht, deren Figuren ihre privaten Ängste und die Furcht vor einer globalen Apokalypse zwischen den Zeilen ihrer mitunter frivolen Gespräche verbergen. There's also this kind of sense of the world's end and of course of... Yes. Yet they don't rage against the dying of the light. I mean, that's Dylan Thomas' quotation. Yes, it is. I don't think people do rage against the dying of the light over a nice supper with friends and wine. They tend to rage against the dying of the night. Der Mensch wütet nicht gegen den Tod des Lichts, wenn er sich mit Freunden zu einem netten Abendessen trifft. Er wütet gegen den Tod, wenn er allein ist oder am Krankenbett eines Sterbenden sitzt. Die Figuren dieser Story sind in einem bestimmten Alter. In der letzten Story fragen sie sich, ob sie eine Zeit erlebt haben, den Moment, in dem alles zu Ende ging. In gewisser Weise weiß niemand von uns, wie sich der Rest des Jahrhunderts entwickeln wird. Barnes saß im Zimmer eines Hotels in der Zürcher Altstadt. Er war inzwischen 66 Jahre alt. Unter dem leichten Tweed-Sakko trug er ein helles Hemd. Sein Haar war akkurat gescheitelt. Aber man könnte vielleicht sagen, dass es zwischen der sexuellen Revolution und der allgemeinen Liberalisierung der Gesellschaft eine kurze Zwischenzeit gab, bis irgendwann AIDS auftrat. Dann der islamische Terror einsetzte und schließlich die Erderwärmung Realität wurde. And then global warming became a reality. Barnes wirkte so zufrieden und entspannt wie ein Golfspieler, der sich nach einem guten Spiel noch ein Viertelstündchen in die Sonne setzt, während ich eine Beklommenheit verspürte, die ich mir nicht anmerken lassen wollte. Und man könnte hinzufügen, dass diejenigen, die so wie ich zu diesem Zeitpunkt jung waren, ähnliche Erfahrungen machten wie diejenigen, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg jung gewesen waren. Eine Zeit, die rückblickend als goldenes Zeitalter angesehen wird. Also in etwa zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 und der Belle Epoque, die es aber natürlich nur für diejenigen gab, die genug Geld hatten, um sie zu genießen. Of course, the Belle Epoque only existed for certain people who had enough money to enjoy the Belle Epoque. Ich hatte mich schon am Morgen vor unserem Gespräch befangen gefühlt, weil ich wusste, dass wir uns am vierten Todestag seiner Frau trafen, der Barnes nach wie vor seine Bücher widmete. Das schwarze Vorsatzpapier der englischen Ausgabe von »Vom Ende einer Geschichte« erinnerte an das Innenfutter einer Trauerpost. And the same goes for Life Now. But I think that every so often there occurs. Das Gleiche gilt für unser Leben heute. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Zeiten, in denen man nach vorn schaut und eine Art Abgrund vor sich sieht. The last people who lived in a newfound golden land. Man fragt sich, ob man zu den letzten Menschen gehört, die in einem neu entdeckten goldenen Land gelebt haben. Ich habe kaum Erinnerungen an das Gespräch, nehme beim Abhören der Aufnahme aber die Anspannung in meiner Stimme wahr. Meine Befangenheit, die daher rührte, dass ich es nicht wagte, Barnes auf den Tod seiner Frau anzusprechen. Obwohl die existenzielle Ernsthaftigkeit, die den Storys seines neuen Erzählungsbandes unterlag, ohne das Wissen um seinen persönlichen Verlust kaum zu erfassen war. Hätte Barnes mir sonst erzählt, dass er soeben seinen Essay »Lebensstufen« vollendet hatte, dessen bewegender dritter Teil vom Sterben seiner Frau und vom Leid seiner eigenen Trauer handelte? Das können diejenigen, die den Wendekreis des Leids noch nicht überschritten haben, oft nicht verstehen. Wenn jemand tot ist, dann heißt das zwar, dass er nicht mehr am Leben ist, aber es heißt nicht, dass es ihn nicht mehr gibt. Wenn ich heute in Lebensstufen blättere, frage ich mich noch immer, wo Julian Barnes mit seinen Gedanken war, während er mir gegenüber saß und mit mir sprach. Die Vollendung von Lebensstufen ist auf den 20. Oktober 2012 datiert, den vierten Todestag seiner Frau, den Tag unserer Begegnung in Zürich. Can you say how personal experience of this scale, the death of a loved one, affects a writer's work? Die Frage ist nicht sonderlich taktvoll, für das Werkverständnis aber von großer Relevanz. Weshalb ich Barnes bei unserem nächsten Treffen 4,5 Jahre später auf den Tod seiner Frau ansprach und wissen wollte, wie sich eine derart existenzielle persönliche Erfahrung auf die Arbeit eines Schriftstellers auswirkt, auf seine Themenwahl, den Ton seiner Prosa. I can't say that and I don't want to say that. Das kann ich nicht sagen und ich will es auch gar nicht sagen. Barnes und ich saßen, wie bei unserer mittlerweile 10 Jahre zurückliegenden ersten Begegnung, am Fenster seines Hauses in der Dartmouth Park Avenue. Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, der meine Website betreibt und nach Pats Tod einfach sagte, was ihm durch den Kopf ging. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich deine Arbeit verändert, nachdem dir das passiert ist. Ich dachte, das geht mir ein bisschen zu weit. Das ist ein bisschen unverschämt. Aber gleichzeitig war mir auch klar, dass ich mich mit dieser Frage nicht beschäftigen wollte. Und wenn jemand sagt, weißt du, witzigerweise schreibst du jetzt besser. Ich glaube, ich will mich nicht damit beschäftigen, weil ich Angst habe, dass... Das wäre irgendwie schrecklich, wenn ich denken würde, ich schreibe besser, weil meine Frau gestorben ist. Wie könnte ich damit leben? That is not what I want. I know it's not your question, but I'm just saying why the whole area of that of that. Ich weiß, das ist gar nicht Ihre Frage. Aber ich will nur sagen, dass dieser gesamte Bereich mit Blick auf meine Kreativität wie hinter Gittern weggesperrt bleiben muss. Everyone experiences death. Jeder erlebt in seinem Leben Tod und Trauer. Und meine Erfahrung als Leser ist, dass man sich bestimmten Büchern zuwendet, weil andere plötzlich als zu leicht empfunden werden und den eigenen Erfahrungen und Emotionen nicht mehr standhalten. Yes, yes. So that was really the point of view towards this question, whether that happens to a writer as well. Meine Frage zielte also eher darauf ab, ob einem gewisse Erfahrungen auch das Schreiben bestimmter Dinge banal erscheinen lassen und nur noch. Aber Sie haben die Frage beantwortet. But you've answered to that question. Okay. Destiny, it was just a grand term for something you could do nothing about when life said to you, and so. You nodded and called it destiny. So destiny. Da waren der mit Büchern und Papieren beladene Billardtisch und die Karikaturen der anderen Schriftsteller. Vor dem Bücherregal stand ein Heimtrainer. Mit 71 Jahren schien Barnes Anfang Februar 2017 so gut in Form wie eh und je. Mit dem abermals seiner Frau gewidmeten Roman Der Lärm der Zeit über den russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch hatte er im Vorjahr eines seiner Meisterwerke vorgelegt. One of the things that was very impossible to find out was what it was like inside Shostakovich's head when he was composing. Eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finden konnte, lautete: Wie sah es in Shostakovichs Kopf aus, wenn er komponierte? Er muss es irgendjemand erzählt haben. Es gibt viele Beschreibungen, dass er zwar physisch anwesend, aber mit den Gedanken ganz woanders war und über die Musik in seinem Kopf nachdachte. I thought he must have told someone. There are lots of descriptions of him being present and yet absent in the room, and he was thinking about his music in his head. Barnes sprach über den Versuch, sich in den schöpferischen Prozess des Komponisten hineinzudenken. I couldn't find out, and no one could tell me, you know, what the inner composing life was like. Aber niemand konnte mir sagen, wie das Innenleben eines Komponisten aussieht. I imagine that that ich stelle mir vor, dass es sein Zufluchtsort war, dass die Klänge in seinem Kopf sowohl Ausdruck der äußeren Kakophonie seiner Zeit als auch Zuflucht vor ihr waren. Both expressive of the outer cacophony and a refuge from it. You know, it's obvious that his music. Es ist offensichtlich, dass zumindest ein Teil seiner Musik ausdrückte, was sich in der Welt ereignete. Allerdings musste teils verschleiert werden, worum genau es ging. Trying to find origins for the writing of this book. I mean, as you say in the novel itself, nothing begins just like that at a certain day, at a certain place. Oh dear. Er sprach über Schostakowitschs Versuch, sich der Repression durch das stalinistische Regime zu widersetzen, über den Versuch, in einem totalitären Staat die künstlerische Integrität sowie eine ironische Distanz zum unerträglichen Lärm der Zeit zu wahren, über die Resonanz, die Schostakowitschs Dilemma ein Dreivierteljahr nach dem Brexit-Referendum, unmittelbar nach der Amtseinführung Donald Trumps im Januar 2017, in der von zunehmendem Nationalismus geprägten Gegenwart erfuhr. Nichts als Wahnsinn in der Welt. When I read lines such as nothing but madness in the world, yeah, I mean that's that is Gogol. Something which rings true today. Yes. It does connect. So it's funny. I mean, last night I was being interviewed in Waterstones in Tottenham Court Road. Gestern Abend wurde ich bei Waterstones in der Tottenham Court Road von einer jungen Journalistin interviewt. Sie sagte, sie habe das Buch bei Erscheinen und dann in dieser Woche abermals gelesen. Beim zweiten Mal habe sie es als eindringlicher empfunden, weil es mehr Resonanz mit dem habe, was derzeit vor sich geht. Ein Aspekt sind die Grenzen der Ironie. Schostakowitsch hat sich immer mit Ironie verteidigt. Aber was Was nützt dir Ironie, wenn dein eigener Sohn in der Schule gezwungen wird, dich vor seinen Mitschülern zu denunzieren? Als Donald Trump nur Präsidentschaftskandidat war, hat es noch Spaß gemacht, sich über ihn lustig zu machen. Aber jetzt, da Trump tatsächlich Präsident ist, wirken Spott und Ironie ziemlich schnell wie eine billige Flucht vor der Tatsache, dass er die mächtigste Nation der Erde regiert. Worin sehen Sie die Ursachen für den Nationalismus, der allenthalben um sich zu greifen scheint? I think it's different in different places. In Russia, it's a reaction to the humiliation. In Russland handelt es sich meines Erachtens um eine Reaktion auf die Demütigung der Zeit nach 1989 und den Verlust des Imperiums. In Europe. It's a kind of anti. In mehreren europäischen Ländern ist es eine Reaktion gegen Zentralismus, Bürokratie und die Eliten, obwohl wir es hier und da schlichtweg mit Rassen- oder Nationalstolz zu tun haben. Racial pride or nationalistic pride. In America it's slightly American paranoia. In Amerika ist es wohl die Paranoia, die Führungsposition in der Welt zu verlieren und die Angst vor dem Aufstieg Chinas. Hinzu kommt der wütende weiße Mann, der sich enteignet wähnt, obwohl es ihm nach wie vor bedeutend besser geht als den Menschen, von denen er sich übervorteilt fühlt. It's also the angry white man, it's the dispossessed, even though the angry white man is still a lot better off than the people who he thinks are getting taken advantage of him. Can you describe the project, this visionary, risky and hopefully vastly successful idea? Ich erinnere mich an den ironischen Blick, den Barnes mir zuwarf, als ich ihn fragte, ob er sich bereits ein Bild des Global Britain machen könne, das nach Ansicht der damaligen Premierministerin Theresa May und ihres Außenministers Boris Johnson das Merry Old England nach dem geplanten Austritt aus der EU ersetzen solle. I think it's ridiculous. Angesichts der deprimierenden Weltlage schien mir ein ironischer Blick im Februar 2017 etwas deplatziert. It's a madness of the right wing of the Conservative Party. There's this idea floating about that we shall become the Singapore of Europe. Die Vorstellung des rechten Flügels der konservativen Partei, dass wir das Singapur Europas werden, ist lächerlich, ein Wahnsinn. Glauben diese Leute, dass wir mit Amerika einen besseren Handelsvertrag abschließen können als den, den wir als Mitglied der Europäischen Union hatten? Mit Trump, der Leute in Finanzgeschäften gern übers Ohr haut? Well, he puts America first. How could you? How could he? Of course. Yes. Yes. Wir werden stattdessen Amerikas Bittsteller sein. Wir werden selbstverständlich ärmer werden und wir werden garstiger werden. I think we're going to be nastier. Als frankophiler Engländer war Barnes schon immer ein überzeugter Europäer. Der Brexit ist eine politische und ökonomische Katastrophe. Und weil wir uns von Europa entfernen, wird er vermutlich außerdem zu einer moralischen Katastrophe führen. Boris Johnson behauptet zwar, dass wir lediglich die EU, nicht aber Europa verlassen. Doch der gesamte politische Impetus entfernt sich von Europa. I'm a European Englishman, obviously. I'm not an American Englishman, like Martin Amis. Ich fühle mich als europäischer Engländer, nicht als amerikanischer Engländer wie Martin Amis. Meine intellektuellen, moralischen, spirituellen Wurzeln sind europäisch. Und es gibt in Großbritannien viele wie mich. Alles, was wir im Augenblick tun können, ist aufzuschreien und uns zu fragen, wer in der sadomasochistischen Beziehung, die Theresa May mit Donald Trump eingehen wird, der Sadist und wer der Masochist sein wird. Aber nun einen Brexit-Roman zu schreiben, wäre keine Lösung. But, you know, the Brexit novel, I don't know if that's the way to go about it. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Ich erinnere mich, wie der Funken seiner Empörung verflog, als ich Barnes in Anspielung auf Schostakowitschs und seine eigene intellektuelle Grundhaltung fragte, ob Ironie das richtige Mittel sei, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Yes, and I think irony can work for the moment with this. Ich glaube, wir brauchen derzeit sogar eine Menge davon. Quite a lot of it. Having turned 71 last month, how would you now appear to your younger self? Ich erinnere mich, dass mir Benjamin Brittens Funeral Blues durch den Kopf ging, als ich den damals 71-jährigen Barnes fragte, mit welchen Augen sein jüngeres Ich auf ihn schauen würde. Let the traffic policeman wear black cotton gloves. I think my younger self would be very surprised. Ich glaube, mein jüngeres Ich wäre sehr überrascht, dass ich Schriftsteller geworden bin. Dass ich inzwischen länger ein veröffentlichter Schriftsteller bin, als ich ein unveröffentlichter war und alle meine Bücher noch lieferbar sind. Es wäre überrascht, dass ich eine lange und glückliche Ehe geführt habe. And that I survived the loss of it, with, you know, some permanent damage. Dass ich den Verlust dieser Ehe überstanden habe. But the ability to continue. Mit einigen bleibenden Schäden, aber der Fähigkeit weiterzumachen. I'm sure my ich bin sicher, mein jüngeres Ich könnte vieles entdecken, das es an mir missbilligen würde. Aber ein jüngeres Ich ist manchmal sehr viel moralischer und weniger verständnisvoll als ein altes. And so, what is my destiny? Was mein Schicksal ist? Mein Schicksal ist vor mir verborgen. Also wird gerade ein neuer Roman geschrieben. Brittens Funeral Blues war für den 71-Jährigen eine etwas voreilige Begleitmusik, obwohl ich damals offenbar das Gefühl hatte, der Lärm der Zeit könnte Julian Barnes letzter Roman sein. Jetzt, da Barnes kurz vor seinem 80. Geburtstag steht und tatsächlich sein letztes Buch vorlegt, höre ich in Brittens Musik so etwas wie die Poesie des Abschieds. Ich könnte Barnes einfach anrufen und mich als einer seiner langjährigen Leser auch von ihm verabschieden, weil ich beim Blättern in meinem Kalender des Jahres 2021 auf Barnes Telefonnummer gestoßen bin. Hello. Hello, Mr. Barnes. Oh, this is Thomas David speaking from Hamburg. Hello, Thomas David. We have spoken before. Yes, we have. We met in 2017. Yes. For an interview about The Noise of Time. Oh. Actually, we met for the first time, I think, in 2007 for Arthur and George. I'm glad that there's a good landline connection between Britain and the continent. So, they haven't cut that yet. No, als ich Anfang 2021 mit ihm telefonierte, wusste ich nichts über seinen Gesundheitszustand, über den er in Abschiede mit einer unverblümten Offenheit schreibt. Zu Beginn des Jahres 2021 schrieb ich 3 Monate lang kein Wort in mein Tagebuch. Und doch, Krebs, Corona, Brexit, viel zu empfinden, wenig zu schreiben. Can you describe the tide of shit that keeps breaking against a contemporary artist refuge? The tide of shit? Yes. I thought you said the type of ship. I was puzzled. No, obwohl der Lockdown bisweilen psychisch niederdrückend ist, sitze ich am verhätschelsten Ende des Spektrums. Soll heißen, ich habe Geld, eine Arbeit, die normalerweise ohnehin fröhlich allein verrichtet wird, ein Haus mit Garten, 2 Parks in der Nähe. Und durch den einen gehe ich ins Krankenhaus zu meinen Behandlungen. Mit 75 bin ich viel besser dran als die jungen Leute, denen ein Jahr oder mehr ihres Lebens gestohlen wird. Now I've got. Here comes the postman, I think, for me. Oh. Yes, yes, we can. No, I don't want you to stop. I just might have to go to the front door. Could you go on for another 10 minutes? Yes, yes, absolutely. Oh. Don't worry. Okay. I'll just put the phone down on my desk and pick it up in a minute or two. Okay, thank you very much. He's definitely coming here. Okay, hang on. Yes. Auch mein Krebs ist am unteren Ende. Keine Operationen, keine Bestrahlungen, nur Chemo in Tablettenform, bis ich sterbe. Ich arbeite langsamer, aber ich glaube, das Ergebnis ist immer noch so überzeugend wie zuvor. Im Januar 2021 war die deutsche Ausgabe von Der Mann im roten Rock erschienen. Barnes, im Jahr vor Großbritanniens Austritt aus der EU geschriebene Kulturgeschichte der Belle Époque, deren hektische, narzisstische und neurotische Dekadenz im Fond des Siècle unserer Gegenwart überaus zeitgemäß anmutete. Barnes hatte das Buch seiner neuen Partnerin gewidmet. Seit Ende 2019 arbeitete er an einem neuen Roman, wie Abschiede zu entnehmen ist. Oh, that's nice. Some bottles of wine from my niece for my birthday. It's good to see someone, the postman at least, once a day. Yes. Face to face encounter. Wie schön. Meine Nichte hat mir zum Geburtstag ein paar Flaschen Wein geschickt. Schön auch, wenn im Lockdown mal jemand vorbeischaut. Und sei es nur der Postbote. But we were talking about the possibility of writing. Wir sprachen gerade über das Meer von Scheiße, das laut Flaubert beständig gegen das Refugium eines Schriftstellers schlägt. Yes, but the tide of shit is threatening to overtake it. Das Meer von Scheiße, das über uns alle hinwegzuspülen droht. Well, I suppose you could say that. Man könnte den dreifachen Ansturm von Covid, Trump und Brexit als Meer von Scheiße bezeichnen, das täglich aufs Neue vor unserer Haustür landet. Lands at your doorstep every day, and you spend quite a lot of emotional time and thinking time with that. Man verbringt in emotionaler und gedanklicher Hinsicht ziemlich viel Zeit damit. Aber wenn Schriftsteller oder Künstler wirklich an ihre Sache glauben, lassen sie das Meer von Scheiße bis an die Hosenbeine spülen, wechseln die Schuhe und machen sich wieder an die Arbeit. And then go and change their shoes and get down to work. So that's what you do. I mean, some people are affected more than others, I think. Manche finden es schwieriger als andere, während der Covid-Krise zu arbeiten. Es gibt einfach zu viel, worüber man sich Sorgen macht. Ich schreibe weiterhin, allerdings langsamer als sonst, an einem Buch, das ich im November 2019 begonnen habe. Also vor Beginn der Pandemie. From the very beginning I had a superstitious fear. Aber ich hatte schon von Anfang an, sogar als ich erst in meinen 30ern und 40ern war, die abergläubische Angst, dass es sich bei dem Buch, an dem ich gerade schrieb, um mein letztes handeln könnte. Ich war jedoch entschlossen, diese Angst ins Positive zu kehren und jedes Buch zu schreiben, als sei es tatsächlich mein letztes. Man denkt deshalb ständig, also wenn dieses jetzt mein letztes Buch ist, schreibe ich es lieber fertig. Und given that I'm in a very high risk category, because of my age and other things, I do think I really, really, really mustn't get COVID. And ich sage mir also, dass ich auf keinen Fall COVID bekommen darf, weil ich dann meinen Roman nicht beenden könnte. Es handelt sich schließlich nicht um eine dieser Krankheiten, bei der man dir sagt, du hast noch 6 Monate. Isn't it permissible, indeed obligatory, to talk about death? Some cases highly advisable. Talk about death at any age. Jetzt, da Sie mit 75 Jahren in den Winter Ihres Lebens eingetreten sind und längst erfahren haben, dass es sich beim Titel Ihres 2008 erschienenen Buchs Nichts, was man fürchten müsste, lediglich um Wunschdenken handelt. Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Leben und Tod mit zunehmendem Alter verändert? I'm slightly less afraid of death than I. Ich habe etwas weniger Angst vor dem Tod als damals und in der vorherigen Dekade. Das hat vermutlich vor allem damit zu tun, dass Körper und Gehirn langsamer arbeiten. Ich könnte Ihnen eine Liste von Dingen geben, die nicht mehr so funktionieren wie früher. Auf Autorenfotos trägt man plötzlich eine Brille. Yes, that's right. Glasses and a deaf aid and so. Eine Brille, ein Hörgerät und so weiter. Keine Ahnung, ob das Auswirkungen aufs Coronavirus hat. Aber glücklicherweise habe ich meine Geruchssinn schon vor Jahren verloren. So you had COVID first. Sie waren der Erste, der sich das Virus eingefangen hat? I had COVID before everyone else, yeah. Just as I foresaw Brexit. Ich hatte COVID vor allen anderen, genau. So wie ich auch der Erste war, der den Brexit vorhergesagt hat. In Nichts, was man fürchten müsste, gibt es eine Geschichte über einen alten römischen Soldaten, begging by the side of the street, and his former general comes past, and he says, "Caesar, Caesar, please advise me. I'm so old and miserable, and I want to kill myself, but I'm not sure whether I have the right to leave my life in this way." And the Caesar looks at him and says, "Do you think this thing you've got is called life?" Yes, it is. I suppose that your sense of not being what you were 25 years ago. Mm. Ich denke, das Gefühl, nicht mehr der zu sein, der man vor 25 Jahren war, mildert ein wenig das Gefühl des Zerfalls und des völligen Verschwindens. Früher bin ich nachts regelmäßig schreiend aufgewacht, aber das passiert mir jetzt nicht mehr. Zumindest ist es mir in den letzten 10 Jahren nicht mehr so oft passiert. In Abschiede verbindet sich die ironische Note mit dem ruhigen Gleichmut des Stoizismus, den Barnes bereits Elizabeth Finch eingeschrieben hatte. Dem Ende 2019 begonnenen Roman, über den ich mit Barnes im März 2023 in den Räumen seines deutschen Verlags gesprochen hatte. Wenn ich jetzt in Abschiede lese, denke ich mit einer gewissen Wehmut an meine letzte Begegnung mit dem Schriftsteller zurück. Ich schreibe dies im Alter von 77 Jahren. Und jetzt ist meine Generation an der Reihe, wegzusterben. So, please have a seat. Julian, would you like to have something else? And we have coffee and water. No, may it be a tea? Water is... No? No. Englishman doesn't drink tea. No, not at this time. Huh? Wir sprachen abermals über das Wesen der Erinnerung. Und darüber, wie es sich mit zunehmendem Alter verändert. Über seine philosophische Lebensauffassung. I'm not interested in philosophy which isn't directly related to the way we live. Wir sprachen über den göttlichen Zweifel, der sich durch seine Bücher zieht und Abschiede, zumindest in Barnes Augen, wohl tatsächlich zu einer endgültigen Sache macht. Als Agnostiker, Atheist, sehe ich natürlich nicht viele Vorteile darin, tot zu sein. Ich habe nur ein paar Trostpflaster zur Verfügung. Dass ich mit meiner Lebenszeit Glück gehabt habe, weitgehend friedlich, mit vielen größeren Freiheiten als frühere Generationen. Und dass ich mit meinem Leben Glück gehabt habe. Frei von Armut, nicht religionsgeschädigt, weitgehend glücklich, immer interessant, zumindest für mich, und in der zweiten Hälfte beruflich erfolgreich. What does getting older, getting more experience? Wie verändert sich das Schreiben mit dem Alter und mit zunehmender Erfahrung? To the writing. Yes. It's hard for me to reflect on that. Und es liegt ein anderer, negativer, viel beklemmenderer Trost darin, was mir womöglich erspart bleibt. Das Verbrennen der Welt, während die Machthaber untätig wegschauen. Die reale Möglichkeit eines nuklearen Winters, ob versehentlich oder bösartig herbeigeführt. Die potenzielle Zerstörung der Demokratie. Immer noch die am wenigsten schlechte Regierungsform, die wir bisher gefunden haben. Und das gnadenlose Niederwalzen des Altruismus durch die Selbstsucht. Could you name these central interests? Können Sie die Themen nennen, über die Sie immer wieder geschrieben haben? That you in a way can't let go. Und jetzt habe ich zum guten Schluss keine großen Verkündigungen zu bieten. Keine berühmten letzten Worte. Auf die Frage, wie ich unsere Beziehung sehe, antworte ich, dass ich kein didaktischer Schriftsteller bin. Ich sage Ihnen nicht, was Sie denken und wie Sie leben sollen. Ich schreibe nicht ex cathedra. Romanciers sollten sich keine größere Weisheit anmaßen und von oben herab zu ihren Lesern sprechen. What time does to memory, what memories does to time, what death does to time, what death does to love, what love does to death, and so on. Is there anything else left, or does this cover for the whole human experience? Well, no, because there are lots of people who throw religion into that. Stattdessen sehe ich Schriftsteller und Leser lieber in einer unbestimmten Stadt, in einem unbestimmten Land, in einem Straßencafé sitzen. Seite an Seite schauen wir hinaus auf die vielen und vielfältigen Erscheinungsformen des Lebens, die an uns vorüberziehen. Wir beobachten und sinnieren. Two last questions. Yes, I didn't want to hurry. Okay, two last questions. Yes. Does civilization progress? I think we can only live by hoping that it does. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Sie so aufmerksam dabei sind wie ich. Aber ich kann Ihre Antworten nur selten verstehen. Sie sitzen leider auf meiner Taubenseite. Dennoch, ich hoffe, unsere Beziehung hat Ihnen über die Jahre hinweg Freude gemacht. Mir auf jeden Fall. Es war mir ein Vergnügen, dass Sie da waren. Ja, ich wäre nichts ohne Sie. Darum lege ich Ihnen einfach kurz meine Hand auf den Arm. Nein, schauen Sie weiter. Und stehle mich davon. Nein, schauen Sie weiter. Von der Poesie des Abschieds. Gespräche mit Julian Barnes. Ein Feature von Thomas David. Es sprachen Bernd Hahn und Daniel Berger. Technische Realisation Gerd Nesken. Regieassistenz Luise Weigert. Regie Axel Pleuser. Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2026.